Geschichte über dich, mein deutsches Land. Von den wohlbekannten Alpen bis hin zum Bernsteinstrand. Dein Glanz, der nie verblasste, dein Gewand so weiß und rein. Heute liegst du beschmutzt am Boden und keiner hört dich schreien. Die ganzen Kriege, die man führte, nur aus Habgier, Geld und Geiz. Sie haben dich und mein schönes Land herzlos in zwei geteilt. Deine bittersten Tränen hast du selber abgewischt. Hast lang genug nach uns gerufen, nun ist das Feuer fast erlöscht. Deutschland, mein Vaterland. Deutschland, du schönes Land. Schönes Deutschland, mein Vaterland. Deutschland, du schönes Land. Schönes Deutschland, ich trage dich im Herz. Deutschland, dein Leid bereitet Schmerz. Deutschland, vergessen wir dich nicht. Deutschland, wir bleiben treu der Pflicht. Wir bleiben treu der Pflicht. Schon zu Kaisers Zeiten standest du glänzend ganz oben. Doch nach der Zeit, so hatte man dich ausgenutzt und belogen. Deine wunderschönen Jahre, in denen du einst wohl gedeihst, werden nie mehr für dich sein, sie sind nun leider ganz vorbei. Wir werden dich immer lieben, wie es kein Mensch der Erde schafft. Wir geben dir den Halt, bis du dich wieder aufraffst. Und dann wirst du wieder strahlen über den ganzen Horizont. Dann kannst du wieder lachen, bis ein neuer Morgen kommt. Deutschland, mein Vaterland. Deutschland, du schönes Land. Schönes Deutschland, mein Vaterland. Deutschland, du schönes Land. Schönes Deutschland, ich trage dich im Herz. Deutschland, dein Leid bereitet Schmerz. Bereitet Schmerz. Deutschland, vergessen wir dich nicht. Deutschland, wir bleiben treu der Pflicht. Wir bleiben treu der Pflicht.